Karwäldern, die kein Mensch vor mir gesehen. Gleich bei den goldenen Feldern, die mein Dunkel hintergehen. Dort findet sich ein Zugang, im unsichtbar versteckt. Dort liegt mein wahres Vaterland, das kein Blut mir je befleckt. In den Hüterwäldern, die kein Mensch vor mir gesehen, gleich bei den goldenen Feldern, mein Dunkel hintergehen. Dort findet sich ein Zugang, im Unsichtbar versteckt. Dort liegt mein wahres Vaterland, das kein Blut mir je befleckt. Ich meine Zuflucht, wenn vor Kälte ich erstarrt. Dort bade ich in einer Bucht, in meiner Allgegenwart. Ja, in den Hüterwäldern, die als Kind ich mir geboren. Gleich bei den goldenen Feldern habe ich mir eins geschworen. Wärst du auf eine Weise alt, die dir dieses Land entseelen lässt? Mit all deiner Urgewalt hältst du an diesem Zugang fest. Bald bin ich ein alter Mann, doch so alt werde ich nie, dass ich dich nicht mehr finden kann, du mein Land aus Fantasie. Meine Zuflucht, wenn vor Kälte ich erstarrt. Dort bade ich in einer Bucht, in meiner Heilgegenwart. Ja, in den Hüterwäldern, die als Kind ich mir geboren. Dort bei den goldenen Feldern habe ich mir einst geschworen. Wie wärst du auf eine Weise alt, die dir dieses Land entseelen lässt? All deine Urgewalt hältst du an diesem Zugang fest. Bald bin ich ein alter Mann, doch so alt werde ich nie, dass ich dich nicht mehr finden kann, du mein Land aus Fantasie. Mein Land aus Fantasie, du mein Land aus Fantasie.